Außerdem wissen wir, dass die klassischen Maya nicht unterschiedslos jeden Boden bepflanzten. Sie richteten sich vielmehr nach den Melisolen, Streifen besonders fruchtbarer Böden, die ihren Feldern ein gewundenes Aussehen gaben, weil sie sich an Flüssen und Abhängen entlangzogen. An den Wasserspeichern pflanzten sie sogar spezielle Pflanzen wie Seerosen an. Diese reagieren sehr empfindlich auf die Wasserqualität, wachsen nur in sauberem Wasser und ermöglichten es den Menschen so, die Anreicherung fauligen Wassers zu erkennen und sich vor Krankheiten zu schützen. Letztlich kann man sich die große Landschaft der klassischen Maya als Flickenteppich aus jahreszeitlichen Feuchtgebieten und gut entwässerten Wäldern vorstellen, die zur Gewinnung von Palmen, Farbstoffen, Früchten, Tieren und Baumaterial verwendet wurden. Außerdem gehörten dazu offene Flächen mit unterschiedlich bepflanzten Feldern. Milpas, stellt Lisa fest. Aber irgendwann machte sich im Kernland der Maya an vielen Stellen die Schwierigkeit bemerkbar, eine große Bevölkerung sowie komplizierte gesellschaftliche und politische Strukturen in einer stark jahreszeitlich geprägten tropischen Landschaft aufrechtzuerhalten, in der Wasser häufig knapp war. Den allgemein anerkannten Katastrophenszenarien zum Trotz ist es höchst unwahrscheinlich, dass eine einzige dramatische Dürre das Ende einer bestimmten Stadt bedeutete. Detaillierte Untersuchungen von Klimaforschern, die die Niederschlagsmengen früherer Zeiten anhand von Proben aus Seesedimenten und aus dem Aufbau der Stalagmiten in Höhlen der Umgebung ermittelt und untersucht haben, deuten vielmehr auf immer stärkere jahreszeitliche Schwankungen der Niederschlagsmenge, eine zunehmende Zahl von Dürreperioden und einen allmählichen allgemeinen Rückgang der Niederschläge hin. In der Frage, wie stark die Wälder in der präkolumbianischen Zeit schrumpften, besteht keine Einigkeit. Pollenanalysen an Sedimentbohrkernen aus dem gesamten südlichen Tiefland lassen jedoch an jedem der vielen hundert Maya-Zentren auf ein anderes Ausmaß von Waldvernichtung und Waldbewirtschaftung schließen. Und das dürfte in einigen Fällen die klimabedingte Trockenheit verstärkt haben. Im südlichen Tiefland, wo Oberflächenwasser auch in guten Zeiten Mangelware war, kam es in vielen Zentren, darunter auch in Tikal, zu Missernten, zunehmender Mangelernährung und Stress. Da Könige für sich eine enge Verbindung zu den Göttern in Anspruch nahmen, wurde diese Quelle der politischen Macht angesichts von Dürre und Missernten in Frage gestellt, insbesondere da auch die Gewalt zwischen den Städten zunahm. Die Menschen weigerten sich, weiter an den Baudenkmälern zu arbeiten, weil sie merkten, dass es nichts bewirkte. Die zeremoniellen Zentren im Süden des Maya-Tieflandes wurden aufgegeben und für die Wissenschaftler, die Jahrhunderte später kamen, blieben nur die Ruinen. An bestimmten Stellen wirkt der Ablauf sicher wie eine schnelle, unbarmherzige Katastrophe. Aber war es wirklich so?